Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still got me, Ty North in the complete defense. Brilliant stuff, oh, it's gone in for the goal of the season. Hallo liebe Wölferadio-Zuhörer, herzlich willkommen zu einer Schwerpunktausgabe des Wölferadios in dieser Woche. Ja, alle reden drüber und deswegen habe ich auch gesagt, ganz ehrlich, wir müssen uns mit uns selbst beschäftigen. Ich habe ja sonst immer Gäste da, die auch zu den anderen Clubs was sagen. Diesmal habe ich darauf verzichtet. Was wollen wir, will man auch über die Bayern erzählen, großartig. Wichtiger ist sowieso das, was bei uns abläuft und ja, das ist alles andere als schön. Deswegen jetzt Wölferadio Spezial. Wölferadio Spezial. Okay, ich gestehe, ich habe auch nicht ernsthaft damit gerechnet, dass sich die Mannschaft meine Worte von letzter Woche irgendwie zu Herzen nimmt, geschweige denn, dass das da erreicht oder verfängt. Letztendlich war ich aber doch geschockt und ihr habt das Spiel natürlich auch gesehen, war ja Public Viewing in der Markthalle, wo ich moderiert habe und das Ganze dann auch bei Facebook Live kommentieren durfte oder soll man lieber sagen musste. Und ja, wie glaube ich auch alle, auch die vor Ort waren, das gesehen haben, war... Ja, es war erschreckend, vor allen Dingen, was da in der ersten Halbzeit passiert ist. Und darüber wird zu reden sein, beziehungsweise es hat ja dann auch die entsprechenden Konsequenzen nach sich gezogen. Wir werden, glaube ich, sofern ich das weiß, das erste Mal einen Nordkurven-Boykott in dem Zusammenhang erleben, einen Stimmungsboykott. Die Maßnahmen und so weiter sind euch ja grundsätzlich erstmal bekannt, da werden wir gleich noch drüber reden. Habe ich auch entsprechende Gäste zu eingeladen. Aber natürlich möchte ich auch erst nochmal die Ereignisse um Bremen und das Ganze drumherum aufarbeiten. Doch bevor ich sozusagen wie üblich auch dann auf das Spiel gegen Bremen nochmal eingehe, möchte ich noch ein paar Sachen loswerden in dem Zusammenhang, denn natürlich kann uns das allen nicht gefallen, wie es im Moment läuft. Es kann uns nicht gefallen, was passiert und es kann uns nicht gefallen, wie mit der Situation insgesamt umgegangen wird. Die Mannschaft, und das sage ich ganz deutlich, hat sich so ein Zeichen, wie es die aktive Fanszene am Samstag setzen möchte, absolut verdient. Wer so auftritt, wer so lethargisch, zumindest lustlos rüberkommt, ich weiß gar nicht, ob das so der Fall ist innerlich oder ob es nur Verunsicherung ist oder mangelndes Selbstbewusstsein, wer so rüberkommt, der darf sich nicht wundern, wenn dann auch irgendwann mal die Woge mal zurückschlägt. Es kann nicht sein, dass man als Fan immer nur zahlender Konsument ist in dem Zusammenhang, der das dann alles, was da geboten wird, hinnehmen muss. Insofern finde ich es richtig, zum jetzigen Zeitpunkt ein Zeichen zu setzen und nicht erst am 33. Spieltag. Letztendlich, und da hoffe ich jedenfalls, dass man sich darüber auch sehr viele Gedanken gemacht hat und das alles in einem größeren Zusammenhang auch mal sieht. Nämlich, und das mahne ich so ein bisschen an, ich hoffe, man hat sich Gedanken darüber gemacht, was so eine Aktion bewirkt, wie der Verein nach außen dasteht, wie die Fans des VfL nach außen dastehen, wie die Medien darauf reagieren, und das ist nicht besonders positiv, wie der Rest von Fußball-Deutschland reagiert, plus die ganzen Satireportale aller Fums, die dann natürlich sagen, wieso 19 Minuten, 45 Sekunden Stimmungsboykott, da ist ja vorher und nachher auch nichts los. Also das sind halt so Sprüche, die dann halt kommen, die uns insgesamt natürlich auf der einen Seite am Arsch vorbeigehen können, auf der anderen Seite stellt es uns in ein Licht, was wir auch nicht gebrauchen können. Denn, und nochmal darauf zurückzukommen, über das große Ganze einmal zu sprechen, über allem, was passiert, muss doch die Frage stehen, ich hoffe, da sind wir uns zumindest einig, was ist gut für den Verein? Ist es gut für den Verein, wenn nicht supportet wird? Nein. Ich stelle jetzt mal eine ganze Reihe von rhetorischen Fragen. Ist es gut, wenn die Mannschaft so auftritt, wie sie auftritt? Nein. Ist es gut für den Verein, wie wir insgesamt auftreten? Welches Bild wir abgeben? Von der Spitze bis zum Fan durch? Nein. Und da, liebe Freunde, da liegt doch der Hund begraben. Wir müssen uns alle an die eigene Nase fassen. Zu aller Vorderst, und ich sage es nochmal, die Mannschaft. Und das sind so Punkte, die klar sein müssen. Und ich hoffe, und deswegen sage ich, es ist gut durchdacht worden, so eine Aktion jetzt zu machen, nicht nur wegen der Außenwirkung, sondern auch, was kommt danach? Die Frage habe ich jetzt für mich noch nicht beantworten können, oder es hat sie mir auch noch keiner beantwortet. Was ist denn nach dem Spiel gegen Bayern? Was ist die nächste Eskalationsstufe? Was passiert bei einer 0-8 Niederlage? Was passiert bei einem 3-0 Sieg? Was passiert bei einem 2-2? Reden wir dann nochmal neu? Ist dann wieder alles gut oder ist dann alles noch schlechter? Was ich weiß ist, dass es natürlich, wenn es sportlich erfolglos weitergeht, dass da die Mechanismen greifen werden, da müssen wir uns ja nicht drüber unterhalten, dass irgendwann natürlich da die sportlich Verantwortlichen dann auch zur Verantwortung gezogen werden. Das ist ja so, da kann man jetzt, egal wie man jetzt zu Martin Schmidt oder Olaf Rebbe stehen mag, aber das wird ja irgendwann passieren, dass das bewertet wird und dann wird geguckt, ob man damit weitermachen kann oder nicht. Was ich aber in dieser ganzen Diskussion bitte nochmal anmerken möchte oder auch nochmal anmahnen möchte, ist Menschlichkeit und Fairness. Was ich da zum Teil lesen musste oder auch, ich diskutiere ja auch ab und zu mal fleißig mit, was das angeht, vor allen Dingen, wenn es in eine Richtung geht, die das komplett außer Acht lässt, was da an ja Schimpfworten, Verunglimpfungen, Häme, ja, Miesmacherei passiert ist. Leute, das geht so nicht. Wir können so nicht insgesamt miteinander umgehen. Da sollte sich auch bitte jeder, der das macht, und da klammere ich jetzt mal aus, dass man mal schreibt, das Arschloch XY, ja, wenn das während des Spiels oder kurz nach dem Spiel ist, wenn man sich dann noch drüber geärgert hat. Das meine ich gar nicht. Das kann mal passieren. Sollte nicht, aber passiert mal. Aber wir müssen uns doch darüber im Klaren sein. Wir reden hier immer noch über Menschen. Ja, über die, ich will nicht sagen, es gibt ja diesen Geflügelspruch, die haben auch Gefühle, ja. Das ist ein Ding, wo man sagen muss, Leute, da müssen wir ein bisschen aufpassen, ja. Die haben Würde und man muss ihnen auch mit Respekt begegnen, ja. Ich sage es in aller Deutlichkeit, es ist schade, dass ich das überhaupt betonen muss, weil es sollte eigentlich selbstverständlich sein, ja. Und nur weil es Millionäre sind oder gut verdienen oder was auch immer, oder weil dieses Fußballbusiness insgesamt so ist, muss man sich noch lange nicht so verhalten, wie das einige tun, ja. Denn auch Robert Enke war Millionär und Sebastian Deisler war Millionär. Und da sind so Sachen passiert, das wissen wir alle, ne, was da nicht in Ordnung war, beziehungsweise was dann die Menschen auch letztendlich fertig gemacht hat. Und es sind genau solche Dinge, die jetzt auch passieren. Und ich finde es nicht anständig und wir sollten uns auch in der tiefsten Krise den Anstand bewahren und darüber ja vernünftig miteinander reden und vernünftig miteinander umgehen. Das bitte nochmal so zur grundsätzlichen Geschichte. Ich habe mehrere Sachen gehört, die wir auch gleich dann sozusagen mit den Gästen besprechen, die auch am Dienstag mit dabei waren und über die Situation in der, ja, im Nordkurvensaal gesprochen haben und welche Aktionen denn jetzt gemacht werden sollen. Es ist mehrfach auch an mich herangetragen worden oder die Diskussion, die ich dann verfolgt habe, wurde verglichen zum Beispiel mit einer Beziehung. Man müsste jetzt mal handeln, man müsste sich mal richtig die Meinung sagen, man müsste auch mal Krach geben, wie in einer vernünftigen Beziehung auch. Ja, gehe ich soweit mit, sofern man das überhaupt vergleichen kann, Beziehung zu einer Mannschaft oder einem Fußballverein. Man muss sich aber auch, wenn man das schon dieses Beispiel oder diese Metapher bemüht mit der Beziehung, im Klaren sein, hinterher muss man wieder miteinander weiterleben. Das heißt, und das machen viele nicht, es wird einfach nur in die eine Richtung gekotzt, gerotzt, gemacht, getan und man überlegt gar nicht, was ist denn der nächste Schritt, was heißt denn das dann? Mit den Leuten muss man doch am nächsten Mal wieder zusammenarbeiten oder mit denen muss man doch das nächste Mal wieder unterstützen oder hören wir jetzt auf und gehen alle nach Hause oder bleiben zu Hause. Das bitte auch nochmal bedenken bei den ganzen Geschichten, die da ablaufen, vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken. Stichwort menschliche Fairness, habe ich eben auch nochmal gesagt. Was ich auch gehört habe und was ich auch sehr gut verstehen kann, ist der Punkt, die Mannschaft gibt nichts zurück. Man reißt sich da den Arsch auf, man tut und macht und man unterstützt, man fährt überall mit. Ne? Oder ich kann auch für mich sprechen. Meint er, mir macht das Spaß momentan alles insgesamt? Ja, auch ich versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten den Verein dazu unterstützen und die Fans und die Mannschaft und was weiß ich was. Und dann muss ich mich jedes Mal drüber ärgern, was da für eine Scheiße abgeliefert wird. Warum auch immer. Ja, die Gründe sind ja so vielfältig, da kannst du sowieso nicht an einer Stelle ansetzen. Aber letztendlich auch nochmal an dieser Stelle, das klang für mich sehr, sehr häufig, wenn diese Anmerkung kam, die Mannschaft gibt nichts zurück. Leute, das ist kein Investment. Man bezahlt nicht eine Summe X, bekommt Y raus und wenn das einem nicht passt, dann investiert man woanders. Das ist nicht, so verstehe ich jedenfalls nicht Fußball. So verstehe ich nicht Fußball und so verstehe ich nicht Liebe zu einem Verein. Ich habe öfter mal gehört, und das ist eine Diskussion, die weit über das Fußballerische hinausgeht, sondern auch ins Gesellschaftliche reingeht. Es geht in die Geschichte rein, ja, ich habe die Schnauze voll und wenn die nicht, dann warum soll ich denn was geben? Ich habe es in der Diskussion, ich meine, das ist ja so, ich habe ja ein ganz, ganz schlechtes Déjà-vu. Ich habe es in der Diskussion, als es um Jonker ging, um Hecking ging, um Ismail ging, um Alofs ging, da haben wir ja das alles in dem Sinne auch schon mal durchgekaut. Ja, In dem Zusammenhang muss uns klar sein als Fans, dass unser Einfluss begrenzt ist. Wir werden weder den nächsten Trainer aussuchen oder ob derjenige Trainer bleibt, noch den Sportdirektor, noch den Aufsichtsrat besetzen, noch die Geschäftsführung, noch den Greenkeeper. Das muss uns klar sein. Nichtsdestotrotz haben wir Einflussmöglichkeiten und wir müssen das auf unsere Weise machen und wir müssen natürlich auch sowohl Unmut als auch Unterstützung äußern dürfen und das werden wir auch tun und das machen wir auch und das ist auch gut so, dass das passiert. Wir müssen nur halt quasi immer auch auf den Dialog setzen, auf die Kommunikation und jetzt nicht das, weil vor allen Dingen, was wir uns in der letzten Saison alles aufgebaut haben, einfach mal ja auf allen Ebenen mit dem Arsch einreißen. Da sind alle Beteiligten gefordert und ich sage es nochmal, die über allem muss die Frage stehen, was ist gut für den Verein? Und gut ist, dass wenn wir Fans vor allen Dingen unseren Job machen und den können wir gut machen und erst wenn wir den zu 100% erledigt haben, dann können wir auf andere zeigen oder auf andere gucken. Das ist meine Meinung, ganz ehrlich, auch wenn es, ich weiß, dass es schwerfällt, ich bin auch frustriert und mir geht das auch massivst auf den Geist, was da insgesamt passiert und ich bin auch mit ganz, ganz vielen Sachen nicht einverstanden, aber man muss gucken, wie wir jetzt da rauskommen und wie wir den Arsch an die Wand bekommen. Und ich hoffe, dass das Zeichen am Samstag fruchtet, dass es gut durchdacht ist, dass es die Reaktion bei den Spielern hervorruft, die wir haben möchten. Und ich sage es an dieser Stelle nochmal, ihr müsst nicht viel tun. Es geht nicht darum, liebe Mannschaft, dass ihr Bayern da wegfiedelt oder sonst irgendwas. Es geht um die Art und Weise, wie ihr auftretet, dass man das Gefühl habt, ihr steht eine Mannschaft auf dem Feld, die sich reinhängt und die das Spiel gewinnen will mit Einsatz, ja, mit Arbeit und Fußball und Leidenschaft. Und das muss im Vordergrund stehen. Und alles andere wird sich dann fügen. Dann sind wir als Fans dann auch wieder ganz, ganz leicht auf eure Seite zu kriegen. Nur von euch muss das ausgehen. Von euch, der Mannschaft, muss das ausgehen und nicht von uns Fans. Wir haben geliefert, beständig und gut und irgendwann ist dann auch mal gut und jetzt muss mehr kommen. Erst von euch und dann auch wieder von uns. Blutgrätsche von hinten. Und natürlich hat es Gründe, warum der VfL Wolfsburg verloren hat am Sonntag in Bremen. Das kann man sehr gut an Zahlen ablesen, das kann man natürlich auch an dem Spielgeschehen ablesen, nicht nur an der 1:3 Niederlage auf der Anzeigentafel, sondern auch generell. Für mich waren ja mehrere Sachen ausschlaggebend, die bekannte Offensivschwäche. Ich habe das ja sozusagen live verfolgt, das Spiel, und konnte auch immer wieder in die Statistiken während des Spiels reingucken, die da reingelaufen sind. Der VfL hatte in der ersten Halbzeit einen Torschuss. Der VfL hatte 6-7% weniger Zweikämpfe gewonnen als Werder Bremen. Und der VfL hat auch, was das Thema intensive Läufe zum Beispiel angeht, ja, deutlich weniger auf der Uhr. Hinzu kam, und das war für mich auch mit der Schlüssel des Spiels, die Bremer haben, wie es richtig ist, mit ihren Stürmern schon im Spielaufbau massivst geackert. Die, gerade wenn die Bälle über die Außen verteilt werden sollten, hatten die Verteidiger, die Außenverteidiger William vor allen Dingen auch keine Zeit, ja, irgendwas mit dem Ball letztendlich anzufangen. War sofort jemand da, wurde bearbeitet, dann musste der Ball wieder zurückgespielt werden. Das war das eine. Das zweite ist, ja, die individuellen Fehler, die wir gemacht haben. Die Zuteilung bei der ersten Ecke, da ist der Matchplan über den Haufen nach irgendwie 4 Minuten oder was. Geht mir Medi nicht richtig mit, ja, und dann fällt das Tor. Gut, dafür haben wir ihn eigentlich auch nicht eingekauft, aber natürlich bist du zugeteilt in der Defensive und musst da dich entsprechend geschickter verhalten, auch im Zweikampf. Und das 3-1, ja, das müssen wir nicht drüber reden. Jeffrey Boomer vertändelt den Ball an der Mittellinie, mehr oder weniger als letzter Mann, und dann, ja, kriegt ein Kuhn Castells noch durch die Hosenträger. Das zweite Tor der Bremer, sehr gut rausgespielt, kann man nicht anders sagen, muss man auch mal lobend erwähnen. Also ist ja immer noch ein Gegner auf dem Platz, der es gut gemacht hat. Und ja, der schlänzt natürlich dann überragend ins lange Eck. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer von Paul Verhaag, ja, normalerweise auch fast symptomatisch. Der Elfmeter wird verschossen und im Nachschuss mogelt dann irgendwie rein. Wahrscheinlich läuft es in dieser Saison irgendwie insgesamt auch so, läuft irgendwie gar nicht und das, was eigentlich laufen müsste, klappt nicht richtig und irgendwie schaffst es dann doch zumindest einmal kurzzeitig zum Erfolg zu kommen, in dem Fall als Metapher für den Klassenerhalt zu sehen. Denn, und das muss ich an dieser Stelle auch immer wieder gerne denjenigen sagen, die das Ganze sehr, sehr, sehr negativ sehen, wir sind noch nicht abgestiegen. Wir haben noch ein paar Spiele zu machen, die werden nicht einfach, aber letztendlich diese Spiele, und da zahle ich gerne auch ein, diese Spiele müssen auch erstmal gespielt werden. interessant ist, und das war dann zu sehen, beziehungsweise an den Zahlen auch abzulesen, der VfL hat dann insbesondere durch die Leistung in der zweiten Halbzeit aufgeholt, was die Teamleistung angeht, hat die Torschüsse mehr oder weniger ausgeglichen gestaltet, hat, da war es glaube ich dann 12-13, er hat sogar einen Torschuss mehr abgegeben als Werder Bremen, gut, die brauchten dann letztendlich nicht mehr, man hat die Zweikämpfe knapp für sich entschieden mit 51-48 und man ist insgesamt auch, was die intensiven Läufe angeht, dann wieder besser gewesen als Werder und hat die Gesamtdistanz insgesamt ja 120 zu 119 Kilometer auch fast ausgeglichen gestaltet. Das sind alles so Punkte, die könnte man, wenn man jetzt einfach nur auf die nackten Zahlen guckt, als positiv bewerten. Ja, da war aber der Drops schon gelutscht, möchte ich mal sagen. Und was nutzt es dann, wenn man sich dann in der zweiten Halbzeit zumindest einigermaßen besinnt und es sah ja zumindest am Anfang auch ein bisschen besser aus, aber dann trotzdem dann diese individuellen Fehler dann auch macht. Jeffrey Bruma möchte ich aber auch was sagen. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich ihn da jetzt an die Wand nageln möchte für. Es passiert auch letztendlich mal in dem Spiel. In so einer Situation ist es so ein bisschen symptomatisch. Hat ja auch beim Pokalspiel gegen Schalke noch nicht so gut ausgesehen, war auch lange verletzt. Ich will mich da auch nicht einschießen. Nur das kommt natürlich auch zustande, und da sind wir wieder beim Verhalten der gesamten Mannschaft, dass er null Unterstützung bekommt. Klar, er kann die Pille wegbolzen, meinetwegen in die Weser rein, in so einem Moment, aber er darf natürlich gegen zwei Mann da nicht ins Dribbling gehen. Er darf nicht ins Dribbling gehen. So, das ist ihm, glaube ich, auch klar. Aber das kommt natürlich zustande in einer Situation, wo man nicht den Ballbesitz hergeben möchte, wo sich aber auch kein Schwanz anbietet, ja, dass er den Ball spielerisch entsprechend lösen kann oder dass man in der gesamten Mannschaftsbewegung die Unterstützung gibt. Und das meine ich, und das muss natürlich zwingend besser werden, da muss als Team füreinander mehr geackert werden. Das ist ja auch das, was Maxi Arnold und Robin Knoche hinterher gesagt haben, dass man auch nicht verstehen kann, warum man so eine Scheiße spielt insgesamt und sich da auch jeder mal hinterfragen muss. Das wird in einem Klima, wie wir es momentan haben, nicht gehört. Das wird als Blabla oder Laberei oder Schönrednerei oder was weiß ich was abgetan. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist und fair ist, sind das schon ganz, ganz harte Worte, die da gesprochen werden, für jedenfalls für Fußballprofis oder so, wie wir das gewohnt sind. Und das muss man zumindest dann einmal zur Kenntnis nehmen, auch von Fanseite vielleicht aus. Ich würde aber gerne nochmal auf jemanden eingehen, der ja ein bisschen für mich symptomatisch dafür steht, ich will nicht sagen, unverschuldet in die Situation reinzukommen, denn der hat sich wirklich reingehängt. Ne? Victor Osimhen vorne musste ja ran für Origi oder durfte mal ran. Der hat wirklich geackert, 4 Torschüsse abgegeben, hat über 11 Kilometer abgerissen im Sturm. Das hat man auch gemerkt. Also da war jemand da, der wollte unbedingt, da klappt auch noch nicht alles, aber ich meine, der ist noch jung. Was will man da jetzt erwarten, dass er da uns alleine da irgendwie zum Klassenerhalt schießt? Das ist, glaube ich, so nicht zu erwarten. Aber nur einmal so, um auch zu zeigen, das ist auch jemand, der vielleicht mehr ja, Einsatz zeigt als der Rest, und dass dann so ein Junger da vorangehen muss, ist auch ein bisschen symptomatisch vielleicht für die Mannschaft. Ich will aber auch noch was mal zeigen letztendlich, und zwar die mangelnde Torgefahr ist ja auch immer so ein Dauerbrenner bei uns. Ne? Also wenn ein Robin Knoche, der insgesamt eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, 66% gewonnene Zweikämpfe, 86% Passquote, über 11 Kilometer auch gewetzt, ja, der hat 2 Torschüsse auch noch vorbereitet. Und das als Innenverteidiger. Wenn ich da auf unsere Offensivreihe gucke, Yunus Malli, keinen Torschuss vorbereitet, immerhin hat er 2-mal selbst geschossen. Ja. Dann Josep Brekalo, hat auch keinen Torschuss vorbereitet, hat einmal aufs Tor geschossen. Admir Mehmedi hat keinen Torschuss abgegeben selbst, hat 3 aber vorbereitet und eine Flanke auch geschlagen. Also da sehen wir doch schon, wo es letztendlich hakt. Und wenn dann aus dem defensiven Mittelfeld wenig Unterstützung kommt, was das angeht, was die Offensivstärke angeht, immerhin hat Maxi noch 3 vorbereitet, aber das sind natürlich alles Marginalien, wenn man so möchte. Ja. Josua Gilavogi, der hat sich ja reingeworfen, hat 82% seiner Zweikämpfe gewonnen. Das ist eigentlich ein überragender Wert für einen Mittelfeldspieler, einen defensiven Mittelfeldspieler. Aber der hat natürlich dann auch wenig fürs Spiel nach vorne getan, Torschussvorlagen, einer und selber auch nicht drauf geschossen. Das sind natürlich alles so Punkte, die dann auch, wenn es gerade vorne nicht läuft, bei der Viererreihe oder bei den Dreien plus Stürmer, dann, dass man aus dem Mittelfeld mal was kommt, das ist ja auch im Moment nicht der Fall. Und daran liegt, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Anteil daran, dass der VfL da steht, wo er steht. Das kann man sehr, sehr schön an den Zahlen ablesen. Aber, und damit wollen wir uns natürlich jetzt dem Samstag zuwenden, mit der Geschichte, die dort vor allen Dingen auch rund um die Nordkurve laufen wird. Und dazu habe ich mir entsprechende Gäste eingeladen. Nordkurve. Ja, und das Thema, was da am Samstag ablaufen wird in der Nordkurve oder auch überhaupt in der Volkswagen Arena, das möchte ich gerne besprechen mit VfL Wolfsburg-Fans, die auch in der Nordkurve ihren Platz haben und auch am Dienstag da waren bei diesem Treffen im Nordkurvensaal, wo über die Maßnahmen gesprochen und dann letztendlich auch abgestimmt worden ist. Und das ist einmal der Jan. Hallo Jan. Hallo Lenny. Das ist die Jutta. Hi Jutta. Hallo Lenny. Und das ist die Babsi. Hi Babsi. Lenny. Ja, schön, dass ihr Zeit gehabt habt. Vielleicht könnt ihr einmal mal kurz beschreiben, Jutta, die Atmosphäre bei dem Treffen. Wie hast du das wahrgenommen? Was war da für eine, naja, Stimmung will ich jetzt nicht sagen, aber wie ist das Ganze so insgesamt atmosphärisch abgelaufen? Oh, das ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen. Also, ich muss mal so sagen, die Stimmung war schon ein bisschen angespannt. Die Meute, sage ich jetzt einfach mal, die war aufgebracht. Und ich mit meiner Aussage, ich habe da sowieso ganz viele Fans jetzt gegen mich gebracht. Wieso? Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, dass ich diese Aktion nicht gut finde. Okay, da kommen wir gleich nochmal drauf auf deine Meinung. Sag erstmal was quasi von wegen dieser Atmosphäre. Du hast also ein bisschen hitzig gewesen oder ein bisschen angespannt gewesen. Ich empfand es schon als hitzig, weil die meisten alle für den Boykott waren. Und da kamen dann halt, wie gesagt, auch Argumente, ja, die unschön waren. Ja. Jan, wie hast du es empfunden, was da ablief? Ja, ich habe es auch ganz schön als hitzig empfunden und ich fand es halt auch, es war jetzt so eine angespannte Atmosphäre, also es war jetzt halt nicht so locker und so chillig wie sonst immer, sondern man hat halt schon gemerkt, dass da was hintersteckt, also dass es halt um was ging. Jetzt stand ja auch in der Zeitung, Babsi, dass es ganz gut ist, wenn da auch so kontrovers diskutiert wird. Das zeigt, wie viel Herzblut man auch für die Sache letztendlich hat. Wie viel Herzblut hast du denn wahrgenommen bei dem Treffen? Also ist mal, dadurch, dass es ja nun hitzig war, auf jeden Fall steckt auf jeden Fall sehr viel Herzblut drin. Also man kann es gar nicht anders beschreiben. Also es geht ja kein irgendwie am Arsch vorbei, was da gerade so passiert. Ja, und dadurch kam eben diese hitzige Diskussion dann eben alles zustande. Jetzt ist ja so gewesen, ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, so 150 Leute waren letztendlich da. Ich wollte auch deswegen mit euch sprechen, weil ja nicht alle dabei sein konnten, ich ja inklusive auch nicht, weil ab und zu muss ich auch mal arbeiten im normalen Leben und das ist leider nicht in Wolfsburg. Deswegen wollte ich auch ganz vielen Fans, die das nicht miterleben konnten, einmal das so ein bisschen näher bringen, wie das denn auch letztendlich abgelaufen ist. Wenn ihr mal was zum Prozedere sagt, Jan, dann wurde halt quasi diskutiert, es kamen verschiedene Optionen auf den Tisch und wie wurde dann letztendlich auch entschieden? Und wer hat entschieden? Daniel, Kalle und Chris haben halt entschieden, dass wir halt zum Boykott aufrufen. Also das heißt ja, dass wir diese 19 Minuten und 45 Sekunden halt die Mannschaft nicht unterstützen werden. Und wurde da abgestimmt oder wie muss man sich das so vom Prozedere vorstellen? Ja, wir haben mit Klatschen abgestimmt. Also wir haben alle geklatscht dann halt da drauf. Und als dann sozusagen die Nummer durch war und auch in Anführungsstrichen beschlossen, wie hat sich das dann danach ein bisschen abgekühlt, Babsi, das, was du an angespannter Atmosphäre wahrgenommen hast? Oder war das dann nochmal eine Nummer drauf? Ja, da haben sich dann meistens alle beruhigt, weil sie gemerkt haben, es wird dann irgendwas passieren. Na, wir lassen uns das nicht gefallen, was da passiert. Und es wird da was passieren von den Fans. Und dadurch hat sich das dann alles wieder etwas beruhigt. So Jutta, und jetzt komme ich zu dir. Du hast ja eben schon mal angesetzt und gesagt zum Thema eigene Meinung, bevor die anderen beiden da auch was zu sagen und natürlich auch ihre Meinung sagen sollen. Du hast schon so durchklingen lassen, dass du das nicht gut findest, was da beschlossen worden ist. Warum nicht? Warum? Also ich erkläre dir das so. Ich bin Fan mit Leib und Seele. Ich hänge an meinen ganzen Wölfen, an jedem Einzelnen, auch wenn sie momentan, sag ich mal, schlecht spielen, natürlich, ist gar keine Frage. Aber ich hänge an jedem und mir tut es in der Seele leid, wenn die auflaufen am Samstag und es ist keiner in der Nordkurve. Also das bricht mir das Herz, ich kann das kaum ertragen. Also sehr emotional dabei. Wie sehen das die anderen, Jan? Also ich sehe das zum Beispiel so, dass man jetzt einfach mal irgendwelche Schritte gehen muss. Das heißt halt, dass wir jetzt halt diesen Boykott machen müssen, damit die Mannschaft auch mal sieht, dass wir halt nicht nur immer hinter der Mannschaft stehen, sondern damit sie jetzt auch endlich mal den Arsch reißen müssen und halt mal wieder Fußball spielen müssen. Babsi, deine Meinung zu der ganzen Thematik? Findest du das gut oder hast du auch, siehst du es wie Jutta ähnlich? Also ich kann beide Seiten verstehen. Es muss irgendwas passieren, weil anders geht es gar nicht mehr. Anders verstehen sie es wahrscheinlich nicht. Aber auf der anderen Seite tut mir das auch unheimlich weh, dann, wenn ich dann auf meinem Platz bin und die Kurve, die ist leer. Ja, das ist dann unbedingt auch nicht dann so meins. Ich verstehe beide Seiten. Und Olaf Rebbe und Martin Schmidt als sportlich Verantwortlicher haben sich ja auch dazu geäußert heute auf der PK. Und da hören wir mal kurz rein. Ja, das ist ein starkes Zeichen der Fans. Zeigt, dass sie nicht einverstanden waren mit dem, was auf dem Platz zuletzt zu sehen war. Und ja, ist für uns eine Verpflichtung, das zu ändern. Und die nehmen wir an. Und ja, nehmen das als starkes Zeichen auf und unsere Verpflichtung, das zu ändern. Ja, auch ich als Trainer sehe das genauso. Also das ist ja legitim, die Fans sind da, das ist der Zuspruch, den man braucht. Und wenn die zu unzufrieden sind, können sie das auch durchaus so kundtun. Das ist manchmal auch ein Weckruf, ein guter Weckruf auch ans Team. Manchmal hat man im Team, sagt man, das hoffentlich ist jetzt bei allen angekommen, dass es so nicht gut läuft. Und wenn dann die Fans da auch noch reinhacken, hat man manchmal als Trainer noch einen zusätzlichen Hebel, wo man sagt, seht ihr Männer, jetzt sind wir da. Jetzt müssen wir zeigen, jetzt sind, glaube ich, wir gefordert und das ist so auch angekommen, auch manchmal als Weckruf zu nehmen. Ja, soweit Olaf Rebbe und Martin Schmidt, die ja das Ganze gut finden, was da von Seiten der Fans passiert und auch Verständnis dafür haben. Jetzt ist es so, dass nach den 1945 Minuten da offensichtlich noch nicht Schluss sein soll. Also es soll dann auch weitere Proteste geben. Ich habe ja auch das Schreiben vorliegen, was da offiziell an die Fanclubs auch rausgegangen ist oder rausgeht und quasi zu dieser Aktion auch aufruft. Da heißt es dann, nach 19 Minuten und 45 Sekunden werden wir in der Kurve auch optisch und akustisch ausdrücken, dass wir die Richtung, in die sich unser VfL entwickelt hat, in der Form nicht weiter hinnehmen. Das heißt, und da weiß ich nicht, ob da jetzt am Dienstag auch schon drüber gesprochen worden, dass das weitergehen soll, dann im Stadion, das habt ihr auch besprochen, Jan? Ja, das haben wir auch besprochen. Das heißt, wenn ihr das mal bewertet, wie seht ihr das? Dass sowas dann auch quasi, dass der Protest mit, wahrscheinlich werden es ja der Banner sein, so war ja auch dann zu lesen und wahrscheinlich dann auch mit Gesängen und so weiter entsprechend weitergeht. Weil es gibt ja einige Fans, die vielleicht auch davon ausgehen, dass es danach wieder einen normalen Support geben wird. Ich glaube, ich sehe das nicht so. Ich glaube, das wird einfach so sein, wie Heise das halt auch schon gesagt hat, dass die Fans sich halt alle umdrehen werden und Richtung Nordkurve halt hochgucken werden und die Mannschaft halt nicht so wirklich unterstützen werden. So, dass sie sich mehr Satire, also drüber lustig machen halt. Jutta, wo wirst du das Spiel gucken? Du gehst mit oder wie wirst du dich verhalten am Samstag? Also ich bin ja eigentlich Block 16, der ist ja direkt dran an der Nordkurve. Und ich gehe auf alle Fälle rein, zeitig, zum Anpfiff, weil ich, wie gesagt, ich lehne ja diesen Boykott ab. Ich gucke mir das Spiel an, natürlich, und ich werde auch jubeln und anfeuern. Jetzt ist ja so, dass es diese Aktion geben wird, Babsi. Wenn du jetzt mal gesamt drauf schaust, was glaubst du denn, was soll er, was wird er denn letztendlich auch bringen? Weil da richtet sich ein klarer Appell an Verein und an Mannschaft. Glaubst du, das wird fruchten? Bin ich zwiegespalten. Es muss auch wie bei der Mannschaft ankommen, dass sie endlich mal den Arsch aufreißen. Keiner von uns will, dass sie absteigen. Meine Spieler kommen und gehen, aber es ist immer noch unser Verein. Wir wollen nicht, dass sie absteigen. Richtig. Jutta, du wolltest noch ergänzen? Ich habe nur gesagt, ich stimme dem zu, 100%. Also ich möchte auch nicht, dass wir absteigen. Man ist so lange dabei. Die ganze Liebe hängt an dem Verein. Man ist wirklich mit Herzblut dabei. Ich möchte auf keinen Fall, dass wir absteigen. Und das haben unsere Jungs auch eigentlich nicht verdient, auch wenn sie schlecht spielen momentan. Wir gehören einfach in die erste Liga. Da ist unser Platz und nirgendwo anders. Jan, was hast du für Erwartungen? Dann letztendlich, was wird das für einen Effekt haben oder soll das auch einen Effekt haben? Ich hoffe jetzt natürlich auch, dass die Mannschaft dadurch ein bisschen angeregt wird und dass sie halt ja jetzt diese also Null-Bock-Mentalität jetzt halt ablegt und jetzt endlich kämpft die letzten paar Spiele. Dann stelle ich so ein bisschen jetzt die ketzerische Frage und ob das vielleicht auch dann bei der Versammlung mal zur Sprache kam. Wenn die Mannschaft so sein sollte, wie ganz, ganz viele Fans ja auch, sag ich mal, das beurteilen, eine Null-Bock-Mentalität, keine Identifikation mit dem Verein, man hängt sich nicht so richtig rein. Wenn die Mannschaft tatsächlich so ist, und dann müsste ihr das doch auch egal sein, was da am Samstag stattfindet, Jan. Oder glaubst du das nicht? Und wenn ja, warum nicht? Ja, ich glaube, dass einige Spieler von denen, halt zum Beispiel Robin Knoche oder Maximilian Arnold, ich glaube, denen ist das nicht so wirklich egal, weil die sind ja in Wolfsburg groß geworden und so. Also vom Fußballerischen her sind die halt groß geworden. Und ich glaube, denen ist das nicht so wirklich egal. Wer Maximilian Arnold gesehen hat nach dem Bremen-Spiel, der hat ihn halt gesehen, dass er mit dem Kopf auf den Boden geguckt hat. Jetzt, wo du die Mannschaft ansprichst, quasi zum Schluss, war ja so, das stand zumindest auch zu lesen, dass die Mannschaft bei dem Treffen mit den der Fans auch gerne mit dabei gewesen wäre. Habt ihr davon was mitbekommen, Jutta? Ja, die Mannschaft wäre schon gerne dabei gewesen. Aber das, wie gesagt, das wollten die Veranstalter dort nicht haben. Die haben gesagt, weil das würde das Ganze stören. Dann gibt es bestimmt wieder einige Fans, die sagen, oh, komm, lass mal ein Foto machen oder mal ein Autogramm. Und man kann sich halt dann nicht so austauschen unter den Fans, wie gesagt, als wenn die Spieler jetzt dabei gewesen wären. Kann ich auch ein bisschen verstehen, obwohl mir die Spieler schon ein bisschen leid getan haben. Ich hätte sie ganz gerne dabei gehabt. Babsi, wie geht's dir damit? Nochmal. Wie geht's dir damit? Also ich fand dann eigentlich gut, dass die Spieler dann nicht dabei waren. Weil das eben so eine witzige Diskussion war und man weiß ja nicht, ob das dann nicht noch ausgeartet wäre, wären die dann dabei gewesen. Und also so fand ich das schon besser. Und Jan, deine Meinung abschließend? Ja, ich hätte natürlich schon auch gerne zum Beispiel so Maximilian Arnold oder so da gehabt. Ne? Das ist ja halt eine Person, dem geht das halt alles nicht am Hintern vorbei. Und das ist auf jeden Fall wichtig, mal auch so einen Jugendspieler zu haben, der hier beim VfL groß geworden ist halt. Gut, dann werden wir mal schauen. Durchaus geteilte Meinung, wie dann letztendlich auch das Ergebnis ist. Und auch haben wir ja auch gehört, dass nicht ganz unumstritten ist, so eine Aktion zu machen. Letztendlich ist jetzt dafür sich entschieden worden. Und ja, wir werden gucken, was es bringt und hoffen, dass wir uns dann einig und gestärkt dann auch präsentieren und dann auch einen Effekt auf die Mannschaft erzielen, dass sie besser spielt, weil das muss ja das große Ziel sein. Deswegen danke ich euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mal so ein bisschen geplaudert habt, wie es denn abgelaufen ist, wie diese ganze Geschichte ja einmalig für Wolfsburger Verhältnisse oder der Wolfsburger Bundesliga-Geschichte, dass es sowas geben wird am Samstag, und bedanke mich bei Jan, Jutta und Babsi. Vielen Dank. Mehr auf wolfsblog.de. Ja, und die Diskussion läuft ja auch schon sehr, sehr heiß im Wolfsblog die ganze Zeit, gerade über dieses Thema, gerade aber auch über die nötigen Veränderungen im Verein. Und ja, die Frage ist natürlich auch, was mich dabei auch interessiert hat, und deswegen habe ich es auch als Wölferadio-Frage der Woche gestellt, nämlich Aktion gegen Bayern und dann, ne, auch den Bogen zu spannen, auch zum Anfang, wo ich gesagt habe, man hat sich hoffentlich gut überlegt, was es dann letztendlich auch danach kommen könnte, und haben sich ganz, ganz viele wieder daran beteiligt an der Diskussion, auch auf Facebook, persönliche Nachrichten habe ich bekommen und unter anderem auch über die Wölferadio-Hotline 0157 890 7 0123. Da habe ich eine Sprachnachricht bekommen von Roy 0815, da hören wir mal kurz rein. Also man kann dann in der Außendarstellung zum einen erstmal beweisen, dass wir uns als Fans, die wir ja gerne klatschen und irgendwie auch in die Stimmung machen, dann doch irgendwann sehen, dass das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Das ist das eine, also dass man halt merkt, okay, hier sind ja doch Emotionen vorhanden. Und auf der anderen Seite, das ist vielleicht sogar der etwas wichtigere Aspekt, ist es so, dass auch der Eigner Volkswagen vielleicht mal darüber nachdenken sollte, dass die Außendarstellung, weil VW und VfL, da wird der VfL ja immer so ein bisschen als Marketinginstrument gesehen, dass man dort vielleicht auch eine sehr negative Außendarstellung erzielt, wenn die Fans sozusagen Stimmungsboykott, also die Stimmung boykottieren. Und dass man bei VW dann auch vielleicht mal anfängt, sozusagen umzudenken und zu sagen, okay, wir machen das nicht, es ist jetzt für uns nicht mehr ein Management-Spielzeug, sondern wir fangen jetzt wirklich mal an, das mit kompetenten Leuten zu besetzen. Da wurden ja auch schon Namen genannt, Sammer, Hamann, was weiß ich, Metzelder, da in die Richtung kann es sicherlich auch gehen. Also Reu hegt die Hoffnung, dass eben nicht nur ein Signal ausgesandt wird jetzt genau am Samstag, sondern insbesondere dann auch vielleicht an VW, dann auch grundlegende Sachen nochmal zu ändern oder anzugehen, wenn man sieht, dass da die entsprechende Emotion vorhanden ist. Dann hat sich auch noch der Patty bei mir gemeldet und hat auch noch eine Sprachnachricht geschickt. Es ist an der Zeit, dass die Fans ein Zeichen setzen und ich hoffe, dass dies auch von der Mannschaft erkannt wird. Was ich aber dennoch wichtig finde, wenn diese 19 Minuten und 45 Sekunden dann abgelaufen sind, dann muss aber auch im Stadion am Samstag gegen Bayern, dann muss der Support sofort voll da sein und dann muss die Luft brennen. Also ich glaube, was wir schon verhindern müssen, ist, dass die Fans sich noch weiter von der Mannschaft entfernen und ich hoffe, dazu wird es auch nicht kommen. Aber es haben sich natürlich auch einige bei mir gemeldet über die Wolfsblog-Seite und da hat Obersizer geschrieben, es spielt keine Rolle, was kommt. Sie könnten aus den nächsten zwei Spielen 9 Punkte holen und es würde nichts helfen oder wären dann Reppe und Schmidt wieder super. Ich denke, es liegt wirklich zu viel im Argen, ob von Spieler oder Führung. Das Beste wäre ein kompletter Umbruch im Sommer und wenn nötig, halt jetzt einen Feuerwehrmann holen. Soweit User Obersizer. Auch User VfL Mark zeigt sich ein bisschen ja, defensiv, sagen wir es mal so. Nach dem Bayern wird nichts anders sein als jetzt. Das Spiel wird eh abgehakt worden sein. Da geht es nur darum, dass es nicht zweistellig wird. Gegen Mainz könnte es interessanter werden, aber wie ich schon mal schrieb, ich sehe keine Schuld bei Schmidt. Er ist die ärmste Sau im ganzen Prozedere. Klar, fragwürdige Einwechslung etc. Auf der anderen Seite, wenn die Spieler keinen Mumm haben oder bockig sind, ist der Trainer der Letzte in der Kette, der auf die Ohren bekommen sollte. Da sollte sich jeder Spieler erstmal an die eigene Nase fassen. Conny Astor hat auch geschrieben und sie sagt, ich denke, ein Protestbandtraining wäre wirkungsvoller. Im Stadion überlässt man den Bayern-Fans unserer Arena. Die Mannschaft macht auf mich einen verunsicherten Eindruck, daher sollte sie während des Spiels angefeuert werden. YogiBear66 schreibt, nach dem Bayern-Spiel muss es weitergehen. Der Großteil der Spieler ist von uns Fans eh nicht zu erreichen. Aktionen am Trainingsplatz etc. spornen keinen an. Darum lasst uns alle die 1945 Minuten auf dem Gang verbringen und anschließend wieder supporten. Das können wir auch im gesamten Stadion, nicht nur die Nordkurve. Vielleicht kommt in die VW-Etagen was an bei der Medienpräsenz. Dazu müssen auch alle Grün-Weißen mitmachen. Ohne Pyro, das lenkt nur vom Thema ab. Zum Stadion überlassen, das, was gerade eben angesprochen wurde. Das halbe Stadion wird eh wieder von Rot. Und Wendekutten nur so blitzen. Wir können Aktionen machen, wie wir wollen. Die geballte Fußballtradition wird immer etwas finden, was sie uns vorwerfen, nicht getan zu haben. Schlussendlich habe ich auch kein Patentrezept, jedoch glaube ich, dass die Ausrichtung, wofür wir stehen wollen und wie wir Fußball spielen wollen, das Wichtigste wäre. Soweit User YogiBear. Also die Hoffnung, so wie ich das herausgelesen und interpretiert habe, liegt darin vor allen Dingen auch in der Aktion bei Volkswagen was zu bewegen, um da die entsprechenden Schritte einzuleiten, die dann zur Besserung führen. Ganz interessant ist, und wir haben ja vorhin die PK schon mal gehört, was die Meinung von Olaf Rebbe und Martin Schmidt zur Protestaktion angeht. Und Olaf Rebbe hat sich aber auch noch geäußert, ja, zur generellen Situation, was so seine Situation angeht und auch die vom Trainer. Und er hat ja sehr deutlich nochmal sozusagen sein Schicksal mit dem von Martin Schmidt verknüpft. Ich spüre keinen persönlichen Druck, sondern ich spüre große Lust, hier Ruhe und Geschlossenheit reinzubekommen in den Laden. Und ich stelle mich insbesondere in dieser Woche zu 100% hinter die Mannschaft, hinter den Verein, hinter den Trainer, um hier einfach ja, die bestmöglichen Ergebnisse auch in Zukunft zu erzielen. Wir haben eine Ergebniskrise in den letzten Spielen. Das ist ganz klar und wir wünschen uns auch eine andere Situation, aber wir stehen da zusammen und lassen uns da auch nicht von beeindrucken. Also die Dinge, die ich beeinflussen kann, die kann ich regeln und die haben wir diese Woche geregelt. Ich habe nach dem Bremen-Spiel angekündigt, dass wir uns genau alles anschauen und durchleuchten. Das haben wir getan. Wir haben viele Maßnahmen ergriffen hinter den Türen und haben da ein sehr gutes Gefühl in der Gruppe und die Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, wie Gerüchte, die kann ich nur so stehen lassen. Ja, nochmal sehr interessante Aussagen von Olaf Rebbe. Bin nochmal sehr gespannt, wie sich das dann nach dem Bayern-Spiel in der Woche und auch rund um Mainz dann fortsetzen wird. Eine Sache muss ich allerdings schon anmerken, wir haben nicht nur eine Ergebniskrise, sondern wir haben eine spielerische Krise. Und wenn ich das richtig ja, interpretiere und deute, ist, dass wir auch ja, eine Fankrise, eine Vereinskrise genereller Natur haben. Und das Schöne ist, und das wisst ihr ja auch, Krise ist im Chinesischen dasselbe Schriftzeichen für Chance. Also sollten wir sie ergreifen und das Beste draus machen und ja, in Zukunft ja, den Verein besser aufstellen, insgesamt. Aber das habe ich ja vorhin schon gesagt. Und ja, und zum Abschluss möchte ich euch gerne noch was vorlesen, was mich ja betroffen gemacht hat, traurig gemacht hat, sauer gemacht hat auch. Ihr wisst selber, ich bin Journalist, gelernter Journalist und Redakteur und wundere mich manchmal selber über die Kollegen meines Berufsstandes. Und wenn man dann sowas liest, wie es die Kollegen von der Taz hier veröffentlicht haben und ihr jetzt auch mal hören könnt, was es bedeutet, überregional wahrgenommen zu werden als VfL und mit den Aktionen, die dann jetzt ja auch anstehen am Wochenende, wie das denn so gerne mal in der Presse und in den Medien aufgegriffen wird. Und das sollte uns ja auch nochmal zu denken geben. Und zwar haben die Kollegen von der Taz, und da schäme ich mich fast schon für das Wort Kollegen, Folgendes gemacht. Die haben uns nämlich die Gurke des Tages verliehen. Und jetzt zitiere ich: Gab es je in der Volkswagen Arena in Wolfsburg so etwas wie Stimmung? Wie dpa gestern meldete, planen die Fans des VfL Wolfsburg am Samstag einen Stimmungsboykott im Spiel gegen Bayern München. Die Anhänger des Vereins aus der Stadt des KDF-Wagens wollen 19,45 Minuten lang schweigen, um an das Gründungsjahr des Vereins 1945 zu erinnern. Vermutlich so, wie sie von 1933 bis 1945 geschwiegen haben. In Wolfsburg hat ein Spiel immer 88 Minuten. Das, liebe Taz, ist eine Frechheit, ist eine Beleidigung für den Verein und für jeden Fan des VfL Wolfsburg. Ich protestiere da aufs Schärfste und hoffe, dass ja ihr nie wieder eine Zeitung verkauft, ehrlich gesagt. Und ich finde es ja eine Sauerei, ehrlich gesagt, dass ihr das, was da am Wochenende abläuft, was da ablaufen wird, in den Kontext mit dem Nationalsozialismus stellt. Und das ist unter aller Kanone und ich schäme mich in dem Zusammenhang tatsächlich, dann auch Journalist zu sein oder mich dieselbe Berufsbezeichnung zu haben, wo dieselbe Berufsbezeichnung zu haben wie ihr. Ja, und ich hoffe, ihr bekommt die entsprechende Quittung dann dafür auch in Form von den Zuschriften oder auch von Kündigungen von Abos. Ja, soweit von mir. Wenig versöhnlich hinten raus, aber das war bei dieser Sendung, glaube ich, auch nicht zu erwarten. Ich hoffe jedenfalls, dass sich alles zum Guten wenden wird. Ihr wisst ja, ich bin so ein bisschen Berufsoptimist in dem Zusammenhang, weil ich daran glaube, dass wir Fans sind vom besten Verein, den es gibt und wir haben uns das verdient, in der ersten Liga zu sein und wir haben so dafür gekämpft, gerade auch in der letzten Saison und das müssen wir jetzt ja wieder unter Beweis stellen. Uns schenkt keiner was und wie wir jetzt zum Schluss gehört haben, ja, werden wir auch entsprechend auch noch ungerecht behandelt und ja, mies letztendlich und da müssen wir auch ein bisschen Stärke und Kraft rausziehen, dass wir uns untereinander nicht ja, zerfleischen, so war der Begriff, den ich glaube ich öfter mal gelesen habe. Die Fans untereinander dürfen sich nicht angehen bzw. zerfleischen und auch wenn da unterschiedliche Meinungen bestehen, wir müssen einheitlich agieren, weil sonst werden wir wahrscheinlich nicht die Chance haben, als wenn das anders der Fall gewesen wäre. Und ich hoffe, dass, ja, dass ihr alle Beteiligten daraus lernen aus diesem ja aus dieser Geschichte, gerade auch dann in dieser Woche, dass wir gegen Bayern das Spiel dann rocken und vielleicht doch noch was mit einer Überraschung möglich machen und dann im Endeffekt die Klasse sichern. Ja, und in diesem Sinne, bleibt geschmeidig, das war das Wölferradio Spezial zu dem Thema, was beim VfL Wolfsburg gerade passiert. Ja, und denkt dran, nur der VfL. Das ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. We'll be right back.